Morgenandacht, Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 1. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere Freunde überall auf der Welt. Lasst uns mit Philipper 3, 1 in der Passion-Übersetzung weitermachen. Hier sagt der Apostel Paulus: Meine Geliebten, begrenzt niemals eure Freude oder versäumt es, euch an der wunderbaren Erfahrung zu erfreuen, unseren Herrn Jesus zu kennen. Ich mag es wirklich, wie Paulus sie anspricht. Je mehr du das Leben von Paulus studierst, desto mehr merkst du, dass er sich niemals höher gestellt hat als andere. Er sah diese Leute nicht als unter sich stehend, sondern an seiner Seite. Die Passion-Übersetzung sagt: Meine Geliebten. Im Griechischen steht meine Brüder, also Menschen nah an seinem Herzen. Weil Paulus auf diese Weise lebte, hatte er offensichtlich auch Autorität, in ihr Leben zu sprechen. Während meines christlichen Dienstes habe ich etwas gesehen, das ich persönlich nicht mag. Es ist, dass vielerorts Leiter ihre Position benutzen, um ihre Autorität durchzusetzen. Hör zu, wenn ich ein christlicher Leiter bin und ich muss meine Position benutzen, die ich nicht einmal haben sollte, weil Jesus die einzige Position in der Gemeinde ist, aber wenn ich meine Position nutzen muss, um Autorität über die Menschen zu haben, die ich leite, dann habe ich keine Autorität. Lass mich dir erklären, wie Autorität funktioniert. Wenn du mit Menschen arbeitest, dann ist das Wichtigste nicht, dass Gott dir Autorität gibt, sondern dass die Menschen dir Autorität geben. Denn Gott wird niemals den freien Willen einer Person übergehen. Überleg mit mir, wenn Gott mir Autorität als Leiter gibt, heißt das nicht, dass ich Autorität über Menschen habe, obwohl Gott sie mir gegeben hat. Reinhard, was meinst du? Wenn Gott sie mir gegeben hat, habe ich sie doch. Nicht unbedingt. Wenn Menschen dir keine Autorität über ihr Leben geben, dann hast du auch keine, egal was Gott gemacht hat. Gott missachtet nicht den freien Willen von Menschen. Es ist also für jeden Leiter wichtig, dass die Menschen ihm Autorität geben. Ich habe Einfluss auf zahlreiche Menschen weltweit. Ich habe viele Mitarbeiter und schaue, Menschen geben mir Autorität. Das hat mich schon oft schockiert und mir eine Art heilige Gottesfurcht gegeben, denn ich verstehe, dass Menschen für Gott das Wichtigste sind. Wenn Menschen mir also Autorität geben, in ihr Leben zu sprechen und es zu beeinflussen, wenn ich dann diese Autorität missbrauche, muss ich dem Eigentümer dieser Leben, nämlich Jesus, Rechenschaft geben. Das ist beängstigend. Deshalb gehe ich sehr sorgsam mit meiner Autorität um. Ich sorge immer dafür, dass ich viel mehr lebe als predige, damit Menschen mir Autorität geben. Der Grund, warum Paulus solch eine Autorität über die Menschen hatte, war nicht, weil Gott ihm diese Autorität gegeben hatte. Natürlich gab Gott ihm die Autorität, aber wie sah das im praktischen Leben aus? Menschen gaben ihm Autorität, in ihr Leben zu sprechen, aufgrund dessen, wie er sein Leben führte. Ich hatte also immer die Haltung, dass ich meine Autorität niemandem aufzwingen möchte. Wenn du minderjährige Kinder hast, ist das natürlich etwas anderes. Denn die Bibel sagt nicht, dass Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen, sondern sie sollen ihnen gehorchen. Aber du musst sie erziehen und bist verantwortlich. Denk nach. Wenn ich als Ehemann meine Autorität über meine Frau erzwingen müsste, dann habe ich in Wirklichkeit keine Autorität. Ich mag von Gott her Autorität als Haupt meines Hauses haben, aber wenn meine Frau sie mir nicht gibt, dann habe ich keine. Sobald wir das verstehen, werden wir Paulus als Vorbild für unser Leben nehmen. Weißt du, was ich gelernt habe? Wenn du bereit bist, dein Leben für die Menschen niederzulegen, die du leitest, wenn du dich zum größten Diener von allen machst, wenn du dafür lebst, ihnen zu dienen und sie näher zu Gott zu bringen, dann werden die Menschen dir gern Autorität geben, in ihr Leben zu sprechen. So hat Paulus es uns vorgelebt, als Leiter zu leben. Meine Geliebten, meine lieben Brüder, Paulus' ganzes Leben zeigt, wie sehr Menschen ihm am Herzen lagen. Bist du jemand, der in Leiterschaft ist? Dann lebe Liebe vor. Lebe Dienerschaft vor. Zeig ihnen, dass du bereit bist, dein Leben für ihr Wohl niederzulegen. Dann musst du niemals einen der Bibelverse anwenden, die wir nicht verstehen, wie gehorche deinem Leiter. Wenn Menschen dir keine Autorität geben, in ihr Leben zu sprechen, dann versuche nicht, sie zu zwingen. Frage dich selbst, was du vorlebst. Wenn du jemand bist, der Menschen beeinflusst, egal welche Menschen, dann lebe es erst vor, bevor du es predigst. Bezeichne alle als gleichwertig und als Geliebte. So wird die Welt erkennen, dass wir wahre Jünger sind. Bis morgen!